fühlst dich wieder mal verloren. Cooler Blick ist Tarnung für die Welt. Von ihm verraten und betrogen. Vom Glück aufs Abstellgleis gestellt. Du hast versucht zu halten, was nicht zu halten war. Versucht mit ihm zu reden, war einfach nichts mehr da. Wenn du verloren hast und eine Welt zerbricht, dann stehst du unerkannt, schlägt Kälte ins Gesicht. Wenn du verloren hast und keine Hand dich hält, dann hat das Leben dir brutal ein Bein gestellt. Ein Bein gestellt.